1. Dies ist ein Leiden Sam der Korrigkeiten. 2. Jahwe ist überaus groß und verdient hochstes Lob in der Stadt an Seers Gottes, die auf seinem heiligen Berg liegt. 3. Der Berg Zion, der sich lieblich erhebt und die Freude der ganzen Erde darstellt, ist im äußersten Norden die Stadt des großen Königs. 4. Gott hat sich in den Palasten der Stadt als ein zuverlässig Schutzwehr erwiesen. 5. Tatsächlich versammelten sich die Könige und rückten gemeinsam vor. 6. Sobald sie die Situation erkannten, wären sie zutiefst erstaunt, gerieten in Bestürzung und flohen daraufhin voller Angst. 7. An diesem Ort ergriff sie ein starkes Beben, vergleichbar dem Sitten einer Gebärenden. 8. Durch einen Ostwind zerschmetterst du die Schiff von Tarsis. 9. Was Zuvor gehört hatten, das haben wir nun auch in der Stadt Jahwes der Hirscheren, der Stadt an Seers Gottes, selbst gesehen, Gott wird sie für immer fest bestehen lassen. 10. In deinem Tempel, O Gott, denken wir über den Nednack und erfahren sie. 11. Dein Lobpreis, O Gott, verbreitet sich bis und die Enden der Oder, ebenso wie dein Name, denn dein rechte Hand ist erfüllt von Gerechtigkeit. 12. Der Berg Zion freut sich, und die Bewohnerinnen Judas jubeln aufgrund deiner gerechten Erteil. 13. Get em Zion hierum, umrundet die Stadt vollständig und zahlt ihr Term. 14. Betrachtet aufmerksam ihr Mauern und dort schreitet ihr Palast, damit ihr die Zeugnis dem künftigen Geschlecht weitergeben könnt. 15. Und besucht, das dies Gott, unser Gott, ist, der uns für immer und ewig führen wird.